Dann haben wir noch den Titelsong unserer letzten Platte. Ein Song von Smokey Robinson. Get ready. Wenn ihr ganz aus der Ingwer. Meine Freunde waren am Bass. Thank you.